Der Frieden. Zweite Szene. Der Chor. Trygäos. Begrenzt. Mit Opora und Theoria. Nachher Sklave. Trygäos. Das war kein Spaß, ihr Herrn, die Himmelfahrt. Gott's jämmerlich tun mir die Beine weh. Von oben saht ihr winzig aus, ihr Leute. Vom Himmel aus betrachtet niederträchtig. Allein von hier noch niederträchtiger. Ein Sklave tritt aus dem Hause. Herr, bist du wieder da? Trygäos, so sagt man mir. Sklave, wie ging dir's? Trygäos, o, das war ein langer Weg, au, meine Schenkel. Sklave, nun, wie war's denn? Trygäos, was? Sklave, hast du denn sonst noch Menschen durch die Luft gleich dir kutschieren sehen? Trygäos, nicht einen, doch zwei, drei Stück Dithyrambendichterseelen. Sklave, was machten die? Trygäos, die pflückten sich im Flug Lenzluft, durchwogend süßmelodische Floskeln. Sklave, und sahst du nichts dergleichen, wie man sagt, dass nach dem Tod wir Luftgesterne werden? Trygäos, o wohl. Sklave, und wer ist denn nun dort als Stern? Trygäos, der Chiaion, der den Morgenstern einst dichtet, als er oben angelangt, da nannten alle gleich ihn Morgenstern. Sklave, was sind denn das für Sterne, die so blitzend hinschießen? Trygäos, diese kommen her vom Schmaus bei irgendeinem reichen Stern und führen Laternen mit und Licht in den Laternen. Jetzt führe die Person da, auf Opora deutend, schnell hinein, spül aus die Badwann, heiz und wärme Wasser, dann rüste mir und ihr das Hochzeit. Bett, ist das besorgt, dann kommst du gleich zurück, indessen bring ich die, auf Theoria zeigend, dem Hohen Rat. Sklave, wo kriegst du her die Wahr? Trygäos, woher? Vom Himmel. Sklave, da geb ich für die Götter keinen Deut, wenn sie wie wir hier Hurenwirtschaft treiben. Trygäos, nun, der und jener lebt auch dort davon. Sklave, wir wollen gehen, allein, was geb ich ihr zu essen? Trygäos, nichts, denn Weizenbrot und Gerste wird sie verschmähen, da sie gewohnt ist, unter den Göttern dort Ambrosia zu lecken. Sklave, zum Lecken muß man ihr auch hier was schaffen. Sklave mit Opora ab. Chor. Nun seh einmal einer her, welch glückliches Erdenlos beschieden dem Alten. Trygäos. Nun denkt euch erst, wenn ihr mich seht als Bräutigam im Glanze. Chor. Beneidenswert wirst du sein, zum blühenden Mann verjüngt und triefend von Myrrhen. Trygäos, das mein ich doch, und wenn ich erst mit ihren Brüsten spiele, Chorführer, dann bist du ja beglückter noch als des Karkinos Kreisel. Trygäos, verdien ich's nicht, und hab ich nicht mein Käferross bestiegen, gerettet die Hellenen, daß sie all auf ihren Gütern jetzt ungestört des Schlafes sich und bei Schlafs mögen freuen? Sklave, kommt heraus. Die Dirn ist jetzt gebadet vorn und hinten, der Sesamkuchen gar, die Stritzeln fertig, parat ist alles, fehlt nur noch der Steife. Trygäos, wir müssen die erst, die Theoria, dem Rate bringen. Sklave, welche? Wer ist die? Trygäos. Theoria, dieselbe, die wir einst nach Brauron brachten und im Rausch verzausten, du weißt, wir kriegten sie nur mühsam. Sklave, Herr, was dienen Jubiläumshintern hat? Trygäos. Schon gut, gegen das Publikum. Wer ist von euch ein Ehrenmann? Wer nimmt sie in Verwahrung für den Rat? Zum Sklaven, der sich an ihr zu schaffen macht. Was zirkelst du darum? Sklave, Herr, ich belege zum Isthmos-Spiel mir einen Platz für den da. Trygäos, wie oben. Wie, will sie keiner zu sich nehmen? Komm, so deponier ich dich dem ganzen Volk, führt sie vor. Sklave, nach den Zuschauern zeigend. Dort winkt einer. Trygäos, wer? Sklave, Ariphrades, der will sie haben. Trygäos, schön, ja, der, der fiel her über sie und leckt ihr aus die Brühe. Zur Theoria, so, leg jetzt deine sieben Sachen ab. Sie entblößt sich. Schaut die Theoria, ihr Herrn vom Rat, des süßen Fülle bring ich euch, seht her, hebt ihr die Bein ihr in die Höhe, so tut die Opferstätte sich euch wieder auf, schaut her, welch schmucke Küche steht euch offen. Sklave, ein wenig schwarz vom Rauch, denn vor dem Krieg, da machte hier der Rat sein Brätchen fertig. Trygäos, nun könnt ihr, wenn ihr sie besitzt, ein Wettspiel gar herrlich morgen gleich eröffnen, könnt am Boden ringen, auf vier Füßen stehen, euch seitwärts balgen, auf die Knie euch stemmen, nach Fechterart gesalbt, mit Jünglingskraft zustoßen, bohren, wühlen, drücken, knicken, und übermorgen haltet ihr Wettrennen. Ein Renner wird den andern überrennen und ein Gespann das andere niederrumpeln und keuchend schnaubend wird es vorwärts gehen. Mitunter liegt auch einer nah am Ziel gescheitert, schlaf und kraftlos hingestreckt. Prytanen hier, Theoria ist euer, führt sie zu den Ratsherrnbänken. Ei sie, wie schön sie der Prytan empfängt, hat einer was vorm Rat zu tun und kommt mit leerer Hand, bleibt's liegen vor der Hand. Chor. Ein trefflicher Bürger doch, der's redlich mit allen meint, ist dieser Trygäos. Trygäos, trügt ihr nur schon die Trauben heim, wie würdet ihr mich preisen? Chor. Schon jetzo ist's sonnenklar, wir alle verdanken dir des Vaterlands Rettung. Trygäos, das rühme, wenn du erst ein Glas vom neuen Wein getrunken. Chor. Stets als den ersten werden wir dich nach den Göttern preisen. Trygäos, ja, Glück und Segen bracht ich euch, Trygäos von Admonia, von Not befreit und Ungemach, hab ich den armen Landmann, ja, alles Volk, ich legte dir, Hyperbolos, das Handwerk. Chorführer, was haben wir mit dir noch zu besorgen? Trygäos, Altär und Opfertöpfe weihen wir ihr. Chorführer, was? Töpfe wie ner schlechten Hermessäule. Trygäos, Schlachtochsen wollt ihr lieber wohl ihr opfern? Chorführer, wie, schlachten? Nein, nur keine Schlachten mehr. Trygäos, ein dickes, fettes Schwein? Chorführer, o nein. Trygäos, warum? Chorführer, pfui doch, theagenische Schweinerei. Trygäos, was für ein Opfertier denn sonst? Chorführer, ein Schof. Trygäos, Ein Schof? Chorführer. Jawohl, bei Zeus. Trygäos. Wie kommst du zu dem Ionschen Schof? Chorführer. Das lieb ich sie, wenn einer der Volksversammlung rät zum Krieg, dann ducken sie, hoff ich, sich wie Schof und finden's Schofel. Trygäos. Nicht übel. Chorführer. Ja, und sind dann überhaupt friedfertig unter sich und sanft wie Lämmer und mit den Bündischen die Sanftmut selbst. Trygäos. Nun denn, so bringe nur geschwind dein Schaf für den Altar zum Opfer, sorg ich selbst. Trygäos und seine Sklaven machen Anstalt zum Opfer. Chor. Wie schön sich alles macht und fügt nach göttlichem Verhängnis. Es rückt schon, es rückt, und wie gut es sich trifft und wie eines zum andern sich schicket. Trygäos. So ist es in der Tat, da steht der Altar schon vorm Hause. Chor. Nun beeilt euch, solange dem Krieg noch entgegen des Windes Hauch frisch weht, von den Göttern gesendet, denn alles verkündet, dass jetzt das Geschick uns zum Heile will führen. Trygäos. Da ist der Korb voll Gerste, hier der Kranz, das Opfermesser und hier die Kohlen, alles ist parat. Das Schaf, wo bleibt es? Chor zu den Sklaven. So lauft doch um die Wette, lauft, denn wenn der Scheres euch erblickt, da kommt er ungeladen, bläst uns Flöte, schnauft und quält sich ab. Dann weiß ich schon, ihr gebt ihm noch was drein, damit er still ist. Die Sklaven bringen ein Schaf. Trygäos zu dem Sklaven. Wohlan denn, nimm den Korb, das Wasserbecken und wandle rechts herum um den Altar. Sklave. Geschehen, was weiter? Sieh, ich bin herum. Trygäos. So, nimm den Wedel jetzt und tauch ihn ein und schwing ihn tüchtig. Gib die Gerste her, bespreng auch dich. Jetzt gib den Wedel mir, werft Gerstenkörner und das Volk. Sklave. Wir werfen. Trygäos. Hast du's getan? Sklave. Beim Hermes, ja, und viel, so daß von allen Männern im Theater es auch nicht einem mehr an Samen fehlt. Trygäos. Die Frauen bekamen nichts? Sklave. Die kriegen ihn heut Abend von den Männern. Trygäos. Lasst uns beten. Wer weilet hier? Wo ist die Schar der Frommen? Sklave, auf den Chor zeigend. Nun, ich besprenge diese fromme Schar. Trygäos. Hältst du sie denn für fromm? Sklave. Natürlich, stehen sie doch, so viel wir auch des Wassers sprengen, stets unerschütterlich auf ihrem Platz. Trygäos. Nun lasst behend uns beten, lasst uns beten. Irene, hochheilige Königin, die uns den Frieden beschert und festliche Reigen und bräutliche Lust, und nimm dies Opfer in Gnaden an. Sklave, ja, nimm es in Gnaden, du Liebliche, hin und traktiere bei Zeus die dir Huldigen nie, wie die ehbruchsüchtigen Weiberschen tun, die stehen an der Haustür und öffnen sie halb und recken die Köpfchen und gucken heraus, doch wirft man den Schlauen ein Auge zu, husch, fliehen sie zurück, und geht man, da schauen sie noch einmal heraus. Nein, also, Verehrteste, neck uns nie. Trygäos. Lass deine Verehrer leibhaftig und ganz in der Schönheit fülle dich, göttliche, schauen uns, die wir vergingen vor Sehnsucht nach dir schon 13 Jahr. Schlag nieder den Krieg und den knurrenden Sturm, und Victoria sollst du uns heißen, verbanne bei uns die Verdächtigungssucht, die so zierlich und glatt und geschwätzig uns wieder einander hetzt. Lass wieder durchströmen den Lebenssaft der Verträglichkeit das Hellenenvolk, das Gesamte. Betau uns mit friedlichem Sinn und versöhnlichem Geist. Lass schauen uns wieder die Fülle des Markts, großmächtige Zwiebeln und Knoblauch dazu, Frühgurken, Melonen, Granaten. Für euch, Kamisölchen, ihr Sklaven, hübsch, niedlich und kurz. Die Böoter, oh, lass sie uns wiedersehen, mit Gänsen und Enten und Schnepfen bepackt, lass nahen mit kopeischen Aalen gefüllt Fischkorb, und erlaub uns in Haufen, um sie uns zu drängen, herum uns zu stoßen und schreien, mit Morychos, Teletas, Glauketas, all den gefräßigen Herrn, und zuletzt dann kommt Melanthios an auf dem Markte, zu spät, es ist alles verkauft, und er winselt und ächzt, stimmt aus der Medea das Klaglied an, verloren, verloren, ich stehe verwaist dahin, o ihr Mangold umhüllten dahin, und es hören's die Menschen und lachen. Erhör uns, Göttin, lass es so geschehen. Zum Sklaven. Jetzt nimm das Messer, küchenmeisterlich, schlacht ab das Schaf. Sklave. Das geht nicht. Trygäos. Ei, warum? Sklave. Die Friedensgöttin liebt das Schlachten nicht, dem Blute fremd ist ihr Altar. Trygäos, so opfre es drin und bring die Schenkelstück heraus gegen das Publikum. Zugleich erspart auch der Choreg ein Schaf. Chorführer, dann wirst du selber beim Altar hier außen bleiben müssen und die Scheiter geschickt aufschichten und sonst was vonnöten aufs Beste besorgen. Trygäos, legt Holz auf den Altar. Versteh ich nicht recht priesterlich, das Holz zurecht zu legen? Chor. O gewiß, und ich möchte wohl sehen, was du nicht verstündest, ein Mann so bedächtig und klug, so erfinderisch, ja, und gerade wo's gilt, so energisch und unerschrocken. Trygäos, schon brennt die Flamme lichterloh, dem Stilbides zum Ärger. Jetzt hol ich selbst den Opfertisch, den Sklaven kann ich missen. Ab. Chor. Wer wollte nicht loben den Mann, der mancherlei Mühe und Gefahr freiwillig über sich nimmt, zu retten die heilige Stadt? Ja, alle Zeit ein Muster bleibt er uns und allen. Trygäos mit dem Tisch, der Sklave mit dem Fleisch zurück. Sklave, das wär getan. Trygäos, da legt die Schenkel drauf. Nun hol ich Herz und Leber noch und Kuchen. Sklave, ich bringe das ab. Trygäos, so komm nur schnell zurück. Sklave, zurück. Da bin ich schon, nicht wahr? Ich tummle mich. Trygäos, so brate das jetzt schön. Hierokles tritt auf. Da kommt ein Mensch mit einem Lorbeerkranz herausgeputzt. Wer mag das sein? Sklave. Der bläht sich mächtig auf, ein Seher. Trygäos. Nein, nur Hierokles ist's. Sklave. Was, der Orakelmann von Oreos? Was wird er uns verkünden? Trygäos, offenbar wird er dem Friedensschluss sich widersetzen. Sklave, o nein, der kommt, weil er den Braten roch. Trygäos, tun wir, als sähen wir ihn nicht. Sklave, schon gut. Hierokles, wer opfert hier und was und welchem Gott? Trygäos zum Sklaven, brat du nur fort und nasch mir nicht vom Rumpfstück. Hierokles, wem opfert ihr da? Antwort! Sklave, zu Trygäos, schön gerät das Schwanzstück. Trygäos, dank dir, himmlische Irene. Hierokles, schneid ab und gib mir her das Erstlingsstück. Trygäos zum Sklaven, es muß noch besser braten. Hierokles, ei, das ist schon gut. Trygäos, sehr vorlaut Mensch, wer du auch bist, zum Sklaven. Tranchier, wo ist der Tisch, der Opfertrank? Hierokles, schneid erst die Zunge heraus. Trygäos, was kümmert's dich, du? Weißt du was? Hierokles, lass hören. Trygäos, schwatz uns nicht darein, der Friedensgöttin opfern wir. Hierokles, sterbliche, Wahnsinn betörte. Trygäos, du greif dir nur selbst an die Stirne. Hierokles, die ihr verblendeten Sinns nicht erkennt den Willen der Götter, Frieden machet ihr Männer mit grässlich glotzenden Affen. Sklaven lachend, ei potztausend? Trygäos, was lachst du, Sklave, der grässlich glotzenden Affen? Hierokles, o einfältige Tauben, ihr traut den verschlagenen Füchsen, die auf Ränke nur sinnen und Ränke nur spinnen. Trygäos, auf den Braten zeigend, o wäre deine Lunge geröstet wie die, großmäuliger Prahlhans. Hierokles, wenn die unsterblichen Nymphen nicht täuschten den heiligen Bacchis oder Bacchis die Menschen oder wieder den Bacchis die Nymphen. Trygäos, nach Steinen greifend, hörst du nicht auf mit dem Bacchis, so kriegst du den Kies an die Backen. Hierokles, noch ist der Wille der Götter es nicht, zu entfesseln Irene, dann erst wird sie, erst dann. Trygäos, kostend zum Sklaven, wie fade, streue noch Salz drauf. Hierokles, nein, noch ist's nicht beschlossen im Rate der seligen Götter, dass ihr beendet den Streit, bis der Wolf sich verlobt mit dem Schafe. Trygäos, wie, du Abscheulicher, soll sich der Wolf mit dem Schafe verloben? Hierokles, bis sich des nasenvergiftenden Dufts entwöhnet das Stinktier oder bis sehende Jungen die belfernde Hündin zur Welt bringt, eher nicht soll es geschehen, dass der Frieden wieder ins Land kommt. Trygäos, so? Was soll denn geschehen? Wir sollen dem Krieg nicht ein Ende machen und würfeln vielleicht, wer am meisten verliert von uns beiden, wir, die in Frieden vereint zu gebieten vermöchten in Hellas? Hierokles, niemals hoffe, den Krebs zu bewegen, dass er grad ausgeht. Trygäos, niemals hoffe du ferner im Prytaneion zu speisen, niemals hintendrein am Geschehenen etwas zu ändern. Hierokles, niemals hoffe du glatt den stattlichen Igel zu machen. Trygäos, hörst du denn niemals auf, die Athener zu täuschen mit Blendwerk? Hierokles, redet, nach welchem Spruch verbrennt ihr die Schenkel den Göttern? Trygäos, ei, nach dem von Homer, dem Schönsten, den er gesungen. Und sie verscheuchten des Kriegs feindselige Wolke und Irene, hießen sie freudig willkommen und weihten ihr Gaben und Opfer, als sie die Schenkel verbrannt und Herz und Leber gekostet, gossen sie Wein aus Pokalen, und ich führte den Zug an, aber der funkelnde Becher, er ging an dem Seher vorüber. Hierokles, fern sei solches von mir, nicht also, sprach die Sibylle. Trygäos, aber bei Zeus ein treffendes Wort, sprach Vater Homeros, ausgestoßen vom Stamm und vom Herd, rechtlos und geächtet ist, wer des Bürgerkriegs des Greuelvollen sich freuet. Hierokles, wahre dich, daß dir mit List nicht die Seele berückend der Geier schnappt vom Altare was weg. Trygäos, zum Sklaven, ja, hab du ein wachsames Auge, schrecklich, Verderben drohend, dem Fleisch ist dieses Orakel, gieße des Weins nun ein und bringe das Herz und die Leber. Hierokles, also wenn's anders nicht ist, so will ich mich selber bedienen, will zulangen, der Sklave treibt ihn ab. Trygäos, Libation, Libation. Hierokles, fülle den Becher auch mir und lass von dem Fleische mich kosten. Trygäos, nein, noch ist's nicht beschlossen im Rate der seligen Götter, sondern zuvor libieren wir erst, du aber, du packst dich, betend. Friedensgöttin, o bleibe bei uns bis ans Ende der Tage. Hierokles, bring mir die Zunge hierher. Trygäos, mach du, dass die deine da wegkommt. Hierokles, erwisch den Becher. Libation. Trygäos, versetzt ihm eins, dann nimm zu der Libation auch noch dieses. Hierokles, will mir denn keiner vom Fleische was geben? Trygäos, beileibe, wir dürfen nichts dir geben, bevor sich der Wolf verlobt mit dem Schafe. Hierokles, sieh, ich umfasse dein Knie. Trygäos, mein Bester, du bittest vergebens, niemals hoffe, den Krebs zu bewegen, dass er grad ausgeht. An das Publikum, kommt her, Zuschauer, teilt das Opfermahl mit uns. Hierokles, und ich? Trygäos, verschlinge die Sibylle. Hierokles, beim Himmel, nein, das esst ihr nicht allein, ich reiß euch weg, es liegt für alle da. Erwischt das Schaffell und wirft sich's um. Trygäos, hau, hau, den Bacchis, hau! Hierokles, zum Chor, bezeugt mir das! Trygäos, auch mir, dass der ein Fressmaul ist, ein Gaudieb, hau zu und wirf das Scheit ihm an den Kopf. Sklave, tu du das selbst, ich schäl indes das Schaffell ihm ab, dass er sich heimlich zugeeignet. Packt ihn, herunter mit dem Fell, du heilger Schurke. Trygäos, hörst du, du Rabenaas aus Oreos? Fort, fliege nach Eleumnion, husch, husch, alle ab. Der Chor allein. Erster Halbchor, o wie schön, o wie schön, dass ich los den Helmbusch bin und die Zwiebel und den Käs, nein, den Krieg, den mag ich nicht, aber o wie selig ist's, Wein zu nippen, Schluck um Schluck, froh gelagert um den Herd, mit den Freunden trocknes Holz noch vom letzten Sommer dürr zuzulegen und dabei sich die Leber bei den Kohlen und das Schwanzstück aufzuwärmen und zu schäkern mit der Magd, weil die Frau im Bade sitzt. Chorführer, nichts behaglicher als dieses, wenn die Saatzeit ist vorbei und der Himmel Regen spendet und ein Nachbar kommt und spricht, hör, was meinst du, Freund, was fangen wir nun an, Kommaschides? Da der Himmel uns so gnädig, denkst du nicht, wir trinken eins? Also, Weibchen, setz ans Feuer Erbsen heut, drei Mäschen voll, nimm auch Kuchenmehl vom Feinsten, spare ja die Feigen nicht, schick die Syrer, dass sie draußen auf dem Feld den Mahnes holt, denn die Reben abzublatten heute, nein, das geht nicht an, sie behacken, nein, auch das nicht, denn der Grund ist gar zu feucht. Holt mir zwei Krametsvögel, nehmt auch die Kapaunen mit. Biestmilch hatt ich auch im Hause, Hasenfleisch vier Stücke noch, wenn mir über Nacht die Katze nicht davon gestohlen hat. Ja, es war im Haus nicht richtig, und es kratzt und polterte, Junge, bring uns nur drei Stücke, lass dem alten Vater eins, einen Mörrenzweig mit Beeren, fordre beim Echinades, ruf auch im Vorübergehen dem Charinades, er soll heute fröhlich mit uns trinken, weil der Himmel unsern Fluren Segen und Gedeihen schenkt. Zweiter Halbchor. Wenn im Feld lustig hell der Zikadelied ertönt, o, wie freut es mich zu sehen nach den edeln, lämlichen Reben, ob die Beeren weich, denn die kommen immer früh, auch die Feige seh ich schon schwellen, und sobald sie reif, kost ich auf der Zunge sie, und sie schmeckt mir überaus, und ich singe, liebe Horen, setze drauf ein Thymiantränkchen, und dabei den Sommer durch werd ich fett und kugelrund. Chorführer. Besser als den gottverfluchten Hauptmann rumstolzieren sehen mit drei Büschen auf dem Helme und dem schreiend roten Rock, und er schwört drauf echter Purpur aus ner fremden Färberei, aber muß im purpurroten Rock der Mensch ins Treffen gehen, ja, dann wechselt er die Farbe, böse Hemdenfärberei. Auf der Flucht ist er der Erste, einem gelben Rosshahn gleich, schüttelt er die Büsch, indes ich laurend steh am Vogelgarn, und daheim nun erst, da hudeln sie uns Hals der Henker aus, schreiben einen auf zum Kriegsdienst, löschen aus und schreiben ab, schreiben wieder, löschen wieder, morgen heißt es, geht's ins Feld. Nichts ist eingekauft, man wusste nichts, als man von Hause ging, und so kommt man an das Standbild Pandions und sieht sich da auf der List und läuft in großer Not mit saurer Miene fort. Also machen sie's dem Landvolk in der Stadt hier auch nicht viel besser, diese Schildabwerfer, Gott und Menschen gleich verhaßt. Aber einmal doch, so Gott will, rechnen wir mit ihnen ab, den verruchten Missetätern, die zu Haus den Löwen spielen, aber in der Schlacht den Fuchs.